Erster im dritten Jahr der Herrschaft von König Joachim aus Juda belagerte König Nebukadnezar von Babylon die Stadt Jerusalem. Zweiter der Herr ließ zu, dass Joachim besiegt wurde, woraufhin Nebukadnezar einige heilige Gegenstände aus dem Tempel Gottes in das Land Sinjar brachte. Dritter danach befahl der König seinem obersten Beamten Aschpenaz, einige junge Israeliten aus der königlichen Familie und dem Adel auszuwählen. Vierter, diese jungen Männer sollten körperlich gesund und attraktiv sein, während sie gleichzeitig über großes Wissen und eine schnelle Auffassungsgabe verfügten. Fünfter, der König ordnete an, dass sie 3 Jahre lang ausgebildet werden sollten, wobei sie täglich Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel erhielten. Sechster, unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Misael und Asaja, die alle aus dem Stamm Juda stammten. Siebter, der oberste Beamte gab ihnen jedoch neue Namen, so dass Daniel nun Belshazzar hieß und seine Freunde Sadrach, Meschach und Abednego genannt wurden. Achter, Daniel entschied sich jedoch fest dazu, sich nicht durch das Essen und den Wein des Königs unrein zu machen, weshalb er den Beamten um eine Ausnahme bat. Neunter, Gott sorgte dafür, dass der oberste Beamte Daniel gegenüber freundlich und verständnisvoll eingestellt war, obwohl er Bedenken hatte. Zehnter, der Beamte erklärte Daniel, dass er Angst vor der Strafe des Königs habe, falls die jungen Männer dünner als die anderen aussehen würden. Elfter, daraufhin wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Beamte für die Betreuung der 4 Freunde eingesetzt hatte. Zwölfter, er bat ihn, bitte teste uns 10 Tage lang, indem du uns nur Gemüse zum Essen und Wasser zum Trinken gibst. Dreizehnter, Daniel schlug vor, dass der Aufseher sie danach mit den anderen jungen Männern vergleichen sollte, die das königliche Essen bekamen. 14. Der Aufseher stimmte diesem Vorschlag schließlich zu und testete die 4 jungen Männer für einen Zeitraum von 10 Tagen. 15. Als die 10 Tage vorbei waren, sahen sie gesünder und kräftiger aus als alle anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs gegessen hatten. 16. Deshalb nahm der Aufseher die vorgesehenen Speisen und den Wein dauerhaft weg und gab ihnen stattdessen weiterhin nur Gemüse. 17. Gott schenkte diesen 4 jungen Männern außergewöhnliches Wissen und Verständnis für alle Arten von Literatur, während Daniel zusätzlich Träume deuten konnte. 18. Nachdem die 3-jährige Ausbildung abgeschlossen war, brachte der oberste Beamte alle jungen Männer vor König Nebukadnezar, damit er sie prüfen konnte. 19. Der König unterhielt sich persönlich mit ihnen und stellte fest, dass niemand so klug wie Daniel, Hanania, Misael und Asaja war. 20. In allen Fragen, die Weisheit und Urteilsvermögen erforderten, fand der König sie 10-mal besser als alle anderen Berater in seinem ganzen Reich. 21. Daniel blieb in dieser hohen Position im königlichen Dienst, bis das erste Regierungsjahr von König Cyrus begann.